Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, 4. Kapitel, Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott segne dieses Wort. Gottes Reichtum. Was haben wir hier gerade wieder gelesen? Also, was wir nun wirklich entscheiden müssen, ist, dass wir versuchen wollen, Gottes Wort so gut wir können zu verstehen. Und es ist hier manchmal nicht so einfach. Was heißt denn das nun hier zum Beispiel aus Gottes Reichtum? Wir versuchen das mal eben aufzubröseln. Und Gottes Reichtum in Jesus Christus bedeutet, dass Gott uns, wenn wir zu ihm kommen als reuige Sünder und ihm folgen, dann kümmert er sich um unsere Bedürfnisse. Also Bedürfnisse, das heißt nun unmittelbar, dass wir Nahrung haben, Kleidung am Leib haben, was auch immer es ist, und einiges mehr, um Gottes Arbeit zu verrichten als Christen. Und das ist hier, was uns Paulus hier schreibt an die Philipperkirche in Philippi. Und die ermutigt sie, sich das zu Herzen zu nehmen. Also, dass Gott sich um sie sorgt, so wie sie sich auch um Paulus gesorgt haben, ihm Spenden gegeben haben und geholfen haben, dass Gott sich auch um sie sorgt, also die Gemeinde, die Christen in Philippi. Und es ist also dasselbe Prinzip, das wir also heute auch haben. Und was nun nicht heißt, also dass wir jetzt, wenn wir nun zu Christus kommen, dass auf einmal ein großes Auto oder vor der Haustür steht, so funktioniert das nicht. Das hat damit wenig zu tun, beziehungsweise gar nichts. Aber ich würde euch mal ermutigen, mal wirklich euch das anzugucken, mal mehr über Paulus zu lernen und zu erfahren und da in die Apostelgeschichte zu gehen. Apostelgeschichte, 9. Kapitel, da geht's los, von Saulus zu Paulus. Und mal zu gucken, wie das, was hier nun beschrieben ist, aus Gottes Reichtum zu schöpfen, wie sich das in Pauls Leben darstellt. Also ich will das nicht vorwegnehmen, das liest das mal selber durch. Das geht dann im 9. Kapitel geht's los und ein paar Kapitel später geht's weiter. Und das ist wirklich etwas, ja, das wollt ihr nun wirklich nicht versäumen. Die Begebenheiten, die Leute, was Paulus da als nun durchmacht an vielen Stellen, ist wirklich ein Beweis und eine Hilfestellung, nicht nur zu sehen, wie Gott in seinem Leben wirkt und sich um seine Bedürfnisse kümmert, sondern wie Gott sich auch selber darstellt, also wer Gott ist, ja. Und ihr erinnert euch vielleicht, oder wenn ihr wisst, Gott ist immer so, dass er großzügig ist zu seinen Kindern, zu uns allen, und uns sozusagen unser Manna, unser täglich Brot gibt, ja. Und so ist nun mal unser Herrgott. Und wir wollen ihm immer Dank geben, und das ist also, darauf kommt es eben hier an. Das ist Gottes Reichtum, wie sich das hier im Philipperbrief darstellt. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deinen Reichtum, den du uns gegeben hast, vor allem dein Wort, die Bibel, das ist das größte Geschenk überhaupt, und dass wir immer zu dir kommen können und auch sollen und sollten, in Gebet und Fürbitte, was auch immer wir haben, und in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Jesus Christus, wachsen. Und da habe ich noch einen kleinen Vers hier, könnt ihr euch nochmal auswendig lernen oder auch sagen, und der hilft mir auch viel. Und zwar geht das so: Vertraue auf Gott, verliere nicht den Mut, mit Christus im Herzen ist alles gut. Und somit könnt ihr euch diesen Vers nochmal merken. Das ist nicht aus der Bibel, aber das ist dann auch so, wie sich unser Jesus Christus darstellt und Gottes Reichtum, dass wir uns das in Erinnerung rufen, wer unser Herrgott eigentlich ist, nämlich großzügig und unglaublich, was er alles erreichen kann, wenn wir als Reuegesünder zu ihm kommen. Und wir danken dir, Jesus, für all diese Geschenke und dass du uns teilhaben lässt an deinem Reichtum, wenn wir oder wie wir weiter vorgehen, dein Reich anderen Menschen mitzuteilen, die gute Nachricht mit anderen Menschen zu teilen. Wir danken dir, Herr Jesus, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.